gemacht, dass die da dann wieder rein sollten. Es ist nur so gedacht, dass du die rausnehmen sollst und dann vielleicht in deine Federtasche tun oder deine Stifte kriegst. Nein, nicht rein, wir müssen sie ja rein! Der darf da gar nicht mit rein, der ist ja viel zu lang. Der Schwarze, der da reingehört, das ist ja der. Ja, jetzt kannst du nochmal probieren. Probieren. Probieren. Zu Hause machen wir auch. Jetzt den Bahnhof Schwerin Süd. Nein, da passt gar nicht diese Brille rein. Warum hab ich denn die da mitgenommen?